Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 46, 2018, Episode 596. Unterhaltung ist alles. Ja, bevor ich zu diesem Thema Unterhaltung komme, habe ich noch was anderes recherchiert. Ja, das fand ich mal wieder ganz interessant. Es geht um Manjaro Linux. Ist ja interessant, dass ich überhaupt noch Zeit habe, mich mit Linux auseinanderzusetzen. Ja, mit all diesen Füllerkrams, mit dem ich mich hier so die Woche über beschäftige. Aber manchmal sind doch Fragen nach dem System präsent. Und ihr werdet es kaum glauben, aber ich spiele sogar mit dem Gedanken, mir mal nach langer Zeit wieder einen Windows 10 Rechner zuzulegen. Also Windows 10 hatte ich keinen. Das letzte Windows, das ich benutzt habe, war Windows 8. Ja, und das habe ich nur kurze Zeit benutzt. Und seitdem ist Linux Only bei mir angesagt. Ja. Aber wegen den Videoprogrammen, da wollte ich mal gucken. Ja, aber wenn man so nach Systemen guckt, dann fallen einem solche Newsmeldungen über neue, in Anführungszeichen neue, ja, Linux-Distributionen dann doch mal wieder ins Auge, wie zum Beispiel bei Manjaro. Ja, ich spreche es Manjaro aus, nicht Manjaro, ist mir vollkommen egal. Ja, Manjaro, muss man ja erstmal beweisen, dass es Manjaro gesprochen wird. 18.0 ist draußen, ja. Und das Besondere an Manjaro ist, dass es eben ein Rolling Release ist, das auf dem Arch Linux basiert. Arch Linux ist auch eine eigene Distribution, das basiert darauf, ist aber sehr, sehr einfach zu handhaben, besonders die Installation und auch die Wartung. Und deswegen erfreut sich das großer Beliebtheit und offenbar sogar so groß, dass es bei hier verschiedenen oder auf distrowatch.com, ja, das ist so eine Plattform, die überschaut, welche Distributionen wie stark eingesetzt werden, aber ohne Gewähr, und hat auch ist auch nicht ganz so einfach bei Linux, ganz klar, aber laut diesem distrowatch.com ist Manjaro sogar nicht nur vor Arch Linux, sondern sogar vor den großen Distributionen wie Ubuntu, ja, und OpenSUSE und so weiter, also auf Platz 1, und das ist gar nicht so schlecht, ja, selbst wenn das vielleicht nicht die tatsächlichen Marktanteile von dieser Distribution jetzt genau festlegt, aber es ist trotzdem ein sehr beachtlicher Erfolg. Von daher ist sicherlich eine Erwähnung wert, und die Version 18.0, ich würde sie mir auch gern angucken, ja, momentan habe ich aber keinen Rechner zur Verfügung, auf dem ich das einfach so installieren kann, und meine Produktiv-Distribution, da kann ich mich, ja, da will ich mich jetzt in der nächsten Zeit mal dazu durchringen, von diesem KDE Neon zurück zu konvertieren auf Ubuntu, weil bei KDE Neon sind zwar die KDE-Updates schnell, aber dafür die Ubuntu-Updates noch langsamer als bei Ubuntu selbst. Und das ging mir ja schon auf den Keks. Also für mich wäre eine Rolling-Distribution ganz gut, so ein Rolling-Release. Aber da ist immer die Frage, es muss ein Gleichgewicht sein zwischen Stabilität und neuen Features. Ja, ich will neue Features, aber nicht, wenn es dadurch andere Sachen wiederum in Mitleidenschaft zieht. Manjaro ist da nicht ganz so schlimm wie manch andere Rolling Releases, und von daher ist es vielleicht eine interessante Geschichte für die Leute, die gerne immer ein aktuelles Linux haben wollen, ja, aber das auch so haben wollen, dass man es auch benutzen kann. Genau. Jo, also das ist jetzt zur Verfügung und könnt ihr ja einfach mal ausprobieren. Ich glaube, es Moment, ich muss mal gucken. Ich glaube, es gibt sogar eine Live-Disc. Seht ihr, die hätte ich auch mal ausprobieren können, ja, wenn ich daran vorher gedacht hätte und mir das nicht einfach gerade eben erst eingefallen wäre. Also ich weiß ja nicht, ob es eine Live-Distribution gibt. Da muss ich noch mal gucken. Hier steht auch jetzt nichts groß. Ja, naja, gut. Muss das selbst schon mal gucken. Es gibt eine KDE-Edition, eine GNOME-Edition, und die Standard ist, glaube ich, mit XFCE, was mir auch eigentlich ganz gut gefällt. Aber das würde sowieso ersetzt werden bei mir durch i3 WM, also die i3 WM, die ich da schon seit ja, Jahren nutze. Gut. Etwas anderes und zwar KI. Ja, ich habe mich ja schon des Öfteren nicht nur hier in der Ries20, sondern auch im Uncast darüber ausgelassen. Ja, über die KI, allen voran die KI von Google, weil das immer so in den Vordergrund gestellt wird. Andere Firmen wie beispielsweise Amazon mit ihrem Ecosystem, die pochen da nicht oder die kloppen da nicht so drauf rum auf diesem AI-Gebrabbel. Oh, und ich muss ganz ehrlich sagen, KI, ja, die künstliche Intelligenz, das war mal ein Synonym für Computer, die denken können. Mittlerweile ist es nur noch so eine, so ein Marketing-Gag geworden, dank Google. Ja, es geht schon gar nicht mehr um diese wirkliche Intelligenz. Im Gegenteil, diese Systeme sind dümmer, als man denkt. So schreibt auch die Heise in der aktuellen CT, ja, und dem kann ich eigentlich gar nicht widersprechen. Ja, also ich hab ja schon erwähnt, dieser Google Assistant beispielsweise, der würde besser funktionieren, wenn Google einfach Befehle vorgibt und man diese Befehle nimmt, vielleicht noch mit ein bisschen Machine Learning koppelt, aber ich sag's auch klipp und klar, das, was Google hier als KI verkauft, ist keine KI. Ja, und ich glaube, dass es auch keine KI momentan gibt, die ich als solche bezeichnen würde. Aber selbst das, also die Grundvoraussetzung, was man so einer KI ja unterstellt, die Lernfähigkeit, selbst die ist nicht gegeben bei den Systemen. Das System lernt gar nichts. Das System macht nur das, was irgendwelche Programmierer, ja, wiederum einpflegen. Und das Schlimmste daran ist, verändern, so dass alte Sachen auf einmal nicht mehr funktionieren. Ja. Ob diese Änderungen jetzt in Form eines Veränderung des Algorithmus stattfindet oder eine Veränderung stattfindet von also direkten Einschub. Der direkte Einschub von Befehlen wäre in dem Fall ja sogar noch besser, weil dann funktionieren wenigstens die alten Befehle noch. Ja. Und ich merke das immer wieder. Also wäre zwar jetzt eher was für ein Uncast, aber ja, neuerdings gehen bei mir alle Geräte an, wenn ich den Assistant aufrufe. Das mache ich jetzt natürlich nicht, ja, dann brauche ich nicht den Assistant angehen. Und dann arbeitet der Assistant im Handy den Befehl ab und der Assistant im Google Home Gerät. Dann habe ich so die Termine zweimal eingetragen und so. Und noch schlimmer ist, einfache Fragen, sogar in Englisch, ne? Ich gebe es ja schon lange auf, das in Deutsch zu machen, ne? Da kann man, also KI, da funktioniert man die Spracherkennung richtig in Deutsch, ja? Und dann ein Befehl, den ich schon tausendmal am Tag, ach nicht am Tag, aber schon tausendmal gegeben habe, weil ich das zigmal am Tag frage, ich habe keine Uhren mehr hier. Ich frage meinen Assistant, what's the time? What's the time? Ja, ganz einfach. Und es hat bisher auch immer funktioniert, so bis vor einigen Tagen. Auf dem Smartphone kommen dann auf einmal andere Ergebnisse raus als auf dem Home. Das Google Home Gerät bringt mir immer noch, ja, einfach nur die Uhrzeit. Und das Smartphone hat mir jetzt zum wiederholten Male, obwohl der Befehl richtig verstanden wurde, man kann jetzt sehen, was der Assistant verstanden hat. Ja. What's the time? Und was bringt er? Die Liste der Alarme im Smartphone. Will mich das Ding eigentlich nur verkohlen oder was? Und das ist genau das, was ich meine. Ja? Google ändert den Algorithmus und dadurch entstehen komische Sachen. Ja? Und das heißt auch, und das merkt man ja auch, hier wird nichts gelernt. Ja? Sonst würde zum Beispiel der hundertste Befehl, der gleicheste, der immer wieder gesagt wird, auf einmal nicht durch was anderes ersetzt werden, der noch nie gesagt wurde und auch nicht gesagt, man auch nicht gesagt hat. Ja? Das ist echt ganz, ganz schlimm. Das bringt mich auf die Palme, sowas. Und deswegen grenzt es bei mir eigentlich schon an Betrug. Ja, wenn hier Firmen von einer KI, von einer AI sprechen, denn das ist es nicht. Noch nicht einmal die Grundvoraussetzungen, sind noch nicht mal gegeben dafür. Ja. Weil noch nicht mal eine Lernfunktion vorhanden ist, ja, jetzt geschweige denn eine tatsächlich denkende KI. Ja. Und Alan Turing hat schon 1950 gesagt, ja, a computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human. Ja. Und damit ist nicht diese Sachen gemeint, was Google da zum Beispiel testet hier, um irgendwas zu reservieren. Das sind nur ja, vorgegebene Phrasen, die da abgearbeitet werden und also so viel zu dem Thema. Gut, dann komme ich mal zu dem nächsten. Ich könnte jetzt noch lange darauf rumreiten, aber erstens, KI gibt es nicht. Zweitens, das, was man hier als KI dank diesem Marketingfeldzug von den Firmen jetzt versteht, ist auch mehr schlecht als recht. Und normale, stinknormale Befehle wären mir 100-mal lieber, ja, als diese, vielleicht funktioniert der Befehl heute wieder. Disneys eigener Streamingdienst Disney Plus startet Ende 2019. Und Disney hatte ja schon die Welt schockiert. Hatte ja schon die Welt schockiert damals, als die ersten Pläne bekannt wurden, von denen davon ausging, dass man die Filmangebote von allen Anbietern zurückzieht. Das heißt, dass es Disney-Filme bald nur noch auf einem eigenen Disney-Streaming-Service geben wird und sonst nirgends mehr. Und in der Tat hatte ja dann auch Disney schon angekündigt, ja, dass Content von Netflix beispielsweise zurückgezogen wurde. Ja. Zum Beispiel ist schon offiziell bekannt, dass nächstes Jahr kein Marvel-Content mehr bei Netflix verfügbar ist. Und die Aussage, die damals, man kann sich heute kaum noch dran erinnern, ja, aber wie gut, dass ich nie sowas vergesse, sowas Wichtiges, ja. die war klar, Disney will sein Content aus allen Plattformen zurückziehen und nur noch auf der eigenen Plattform verkaufen. Das ist natürlich eine große Aussage gewesen und ob das so schnell geht, das mag ich auch bezweifeln. Ich denke, das wird so ein langsamer Übergang sein, dass zum Beispiel erstmal nur Neuerscheinungen nur auf Disney Plus kommen. Ja? Die alten Sachen bleiben, denn es wäre ja eine interessante Frage, wie könnte das überhaupt geregelt werden, wenn man jetzt zum Beispiel Sachen von Disney gekauft hat, ja? Und Disney sagt, die nehmen ihre Inhalte von diesen Plattformen runter, was ist dann mit den Leuten, die jetzt zum Beispiel diese Streaming-Inhalte ja gekauft haben, ja? Also zum Beispiel ich habe bei Amazon den letzten Star Wars Teil mir geholt, ja, oder bei Google Und jetzt zieht Disney diesen Content raus. Es gibt keinen Star Wars mehr bei Google bzw. bei Amazon. Ja, wie ist das jetzt geregelt mit dieser mit diesen Streaming-Geschichten, ja, oder mit diesem Content, den ich ja gekauft habe? Ja. Klar, könnte natürlich für diese Leute weiterhin verfügbar sein. Das wäre technisch sicherlich kein Problem. Rechtlich vielleicht schon eher. Aber naja, gut, man weiß da nicht genau, was da jetzt eben passiert. Die Verunsicherung ist schon mal da, definitiv. Zu Disney gehören übrigens nicht nur die Disney-Filme, sondern auch Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Wenn die wirklich die Inhalte abziehen würden, dann würde es bei Amazon und Co. doch ziemlich leer werden, sage ich mal, bei manchen, in manchen Bereichen. Ja, denn alleine, was unter dem Disney-Label verkauft wird, das sind nicht nur hier ein paar Zeichentrickfilme, ja, das sind richtig viele Filmtitel. Naja. Also, man wird sehen, wie es weitergeht. Ich tippe darauf, dass erstmal nur neue Inhalte dann exklusiv Ende 2019 übrigens, dann auch nur bei Disney Plus noch zur Verfügung stehen. Und dass dann ein langsamer Übergang stattfindet. Aber Disney will offenbar jetzt ernst machen und hat auch schon seine Investoren hier früheren Einblick gewährt. Ja, in ein paar Monaten soll es hier losgehen und ja, dann können sich die Leute schon mal drauf gefasst machen, dass eben zum Beispiel neue Star Wars Filme und neue Produktionen eben nur noch auf Disney Plus ja, veröffentlicht werden. Jo, und was anderes ist noch, was passiert, was mich mal wieder bestätigt hat, ja. Ich habe ja schon gesagt, die EU ist bereits ein Raum, so wie die EU immer gegen China sagt, dass die zensieren würden. Also die EU zensiert auf jeden Fall. Ja, das können wir sehen durch die Gesetze, beispielsweise durch dieses Recht auf Vergessen. Das ist für die einen ist es ein Recht, aber für die anderen ist es Zensur. Ja. Dadurch können Informationen geregelt werden und das ist äußerst schlecht. Genau so sieht es übrigens auch Google CEO Sundar Pichai. Der sagt, dass sie ja hinsichtlich der Diskussion wegen Veröffentlichung von Diensten in China, ja, das sagt er. Wir sind bereits in Gebieten mit Zensurgesetzen tätig, beispielsweise die EU mit dem Recht auf Vergessen. Ja. Und nicht nur das. Eins der größten Zensurgesetze wird diese Verankerung des Leistungsschutzrechts sein in Europa. Ja. Dadurch ist Zensur Tür und Tor geöffnet. Ja? Und daran werden wir noch sehr lange zu knabbern haben. Also wir sollten nicht unbedingt mehr weiter mit dem Finger nach China zeigen, sondern erstmal vor unserer eigenen Haustür kehren. Da ist mittlerweile ein ganz schöner Haufen Kacke. Hat sich da angesammelt. Und das sollten wir erstmal wegschaffen, bevor wir auf andere zeigen. Ich lasse den Link mal drin, obwohl er von der New York Times ist, aber da könnt ihr das vielleicht mal lesen. Längere YouTube-Videos bringen im Moment mehr Geld. Normalerweise, das ist schon verwunderlich, denn normalerweise heißt es immer, halte deine Videos kurz, ja, unter 3 Minuten oder die Leute gucken sowieso nicht mehr hin, ja, und sind eher frustriert. Ja, so lange ist die Auffassungsspanne oder die Aufmerksamkeitsspanne, ja, der Menschen wohl schon gesunken, dachte man bis jetzt, aber es lag wohl doch nicht daran. Zumindest was das Verdienen mit Videos angeht, sind mittlerweile längere Videos sogar noch besser im Rennen. Nur, ich werf da ein, das könnte durchaus mit dem verstärkten direkten Einsatz von YouTube Premium zu tun haben. Ja? Und das ist ganz einfache Sache. Wenn ihr zum Beispiel ein Video aufruft und dort kommt am Anfang bereits eine Werbung, klickt ihr dann die Werbung weg, weil ihr genervt seid, ja, beziehungsweise das Video weg, na, habe ich jetzt keine Lust drauf, zack, ne? Kriegt derjenige kein Geld. So meine Vermutung. Ich weiß natürlich nicht, wie das im Hintergrund abgerechnet wird. Sieht er schon in der Sekunde, ja, kriegt derjenige schon in, also der Betreiber eines YouTube-Kanals praktisch in der Sekunde schon das Geld, wenn die Werbung anfängt zu laufen, oder kriegt er erst das Geld gutgeschrieben, wenn quasi die Werbung komplett bis zu diesem, entweder bis zu diesem Skip-Ad oder bis die komplett abgelaufen ist, ja. Das ist natürlich etwas, was ich nicht 100% weiß, deswegen ist das nur eine Vermutung, ja. Weiterhin ist es so, dass wenn man YouTube Premium hat, kriegt man ja gar keine Werbung angezeigt, weder die eingeblendete Werbung, noch die Werbung zwischendrin, noch die Werbung am Anfang, also gar keine Werbung, und das macht sich in meinem Verhalten zum Beispiel sehr stark bemerkbar. Ich rufe oft Videos auf und wenn die mir tatsächlich zu lang sind, das heißt, es am Anfang schon so viel Gebabbel ist, dann klicke ich so ein bisschen vor. Anhand von den Thumbnails kann man manchmal auch was sehen, bis halt er quasi zu dem Punkt kommt, ja, und von dort aus gucke ich dann weiter und dann gibt es vielleicht mal wieder eine längere Passage, wo mich nicht interessiert, dann klicke ich da wieder weiter, ja, und so, und gehe da in dem Video hin und her, und auch das ist etwas, was normalerweise, das ist mir schon passiert, früher, als ich noch kein YouTube Premium hatte, dass ich zum Beispiel den Slider für das Video bewegt habe und als ich dann an einer anderen Stelle anfangen wollte, kam wieder eine Werbung. Ja, nämlich dann, wenn zwischendrin eben die Werbung kommen sollte. Das war dann das Ende. Da habe ich sofort aufgehört zu schauen. Ja. Und diese absolute freie, werbefreie, dieses absolute werbefreie Anschauen eines Videos, das hat eben auch dazu geführt, dass ich sehr, sehr lange Videos nicht mehr mit Sorge angucke, sondern eben mich auch so, ja, durch das Video durchseppe sozusagen, um das mal in so einen Begriff, so ein Alter rüberzubringen und dann eben die Informationen aus dem Video doch rauszufiltern. Ja, das geht aber, wie gesagt, vernünftig nur dann, wenn man eben YouTube Premium hat. Vielleicht ist das ja auch ein Grund dafür und vielleicht war diese Aussage, ja, die Leute interessieren sich nicht für lange Inhalte, vielleicht ja auch nur deswegen entstanden, weil die Content-Anbieter, die Channel-Betreiber gemeint haben, die Leute, oder man kann nur Kohle verdienen, wenn man kurze Inhalte hat. Das heißt ja aber nur lange nicht, dass die Leute lange Inhalte nicht sehen wollen. Ja, es ist vielleicht unpraktisch oder war vielleicht unpraktisch für Geld zu verdienen. Als YouTube-Premium-Nutzer übrigens kriegt der Channel-Betreiber ja sowieso Geld gutgeschrieben. Ja, ich sehe keine Werbung, aber er kriegt das Geld gutgeschrieben, so als ob ich die Werbung gesehen hätte. Und das ist vielleicht auch eine Geschichte, zumal, da frage ich mich auch, ab wann wird da die Werbung gutgeschrieben? Mir ist es zwar persönlich egal, aber für die Überlegung, warum jetzt eben längere Videos auf einmal mehr Geld einbringen als vorher, wäre das natürlich eine wichtige Sache. Apropos Geld, ja, ich habe es ja immer wieder gehört, oh ja, Pokémon Go, ah ja, das ist ja jetzt vorbei und so, ja, denkste, ne? Ich habe es ja schon gesagt, bei jedem Event, der kommt, ja, sieht man genug Leute da stehen. So war ich jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit wieder an einem Platz, an einem Community Day, ja, und dann stehen da auf einmal, ne, 80, 90 Leute stehen da so einfach so rum auf dem Fleck, ja. Das ist schon ein heftiger öffentlicher Aufmarsch, ja. Und da laufen auch dann Leute halt eben an den entsprechenden Stellen rum und man sieht die auch. Ja. Aber egal, wie das aussieht mit den Spielern, die jetzt noch spielen, ja, Pokémon Go hat gerade wieder einen Rekord eingefahren, was Einnahmen anbetrifft. Ja. Und zwar war das im Oktober 73 Millionen Dollar. 73 Millionen Dollar haben die gemacht im Oktober durch Pokémon Go. Im Vergleichszeitraum letztes Jahr 2017 waren es 43,6 Millionen. Das heißt 67% mehr Umsatz bei Pokémon Go. Das heißt, vom Umsatz her ist Pokémon Go sogar noch nicht mal am Ende. Das nimmt stetig zu. Ja. Und das ist zwar, naja, für mich persönlich kein Grund zur Freude. Es interessiert mich ehrlich gesagt nicht, ob die Kohle verdienen. Es ist ja das, was mich auch immer ärgert, wenn es heißt, ja, Apple verdient halt auch mehr Geld mit seinen Apps, ne, als Google. Das interessiert mich doch nicht, im Gegenteil. Ja, das ist vielleicht eher noch negativ. Ja, das heißt nämlich, dass dort vielleicht mehr abgezockt wird. Ja. Aber es ist natürlich ein Indikator dafür, dass es Pokémon Go sehr gut geht. Ja, wunderbar. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten Jahre mit Pokémon Go. Ja, bisher seit dem Erscheinen, ja, habe ich vielleicht mal drei oder vier Tage mal, wo ich wirklich vergessen habe, ja, hier meine das Spiel zu starten und meine Aufgaben zu erfüllen, ja, und aber ansonsten immer gespielt jeden Tag, und das ist ja auch ein Rekord für mich. Das am längsten genutzte Videospiel, kontinuierlich genutzte Videospiel, das ist gibt bei mir auf jeden Fall. Also das, und zwar mit riesigem Abstand. Normalerweise schmeiße ich alle Spiele, wenn ich die habe, so vielleicht nach 2-3 Monaten weg. Also das ist nicht förmlich, sondern die wandern erstmal in die Kiste, ja, und vielleicht dann in zig Monaten hole ich die dann mal wieder raus und spiele weiter. Das Einzige, was da vielleicht noch mit rankommt, ist die GTA-Reihe. Ja. Das ist auch ein Spiel, das ich immer wieder spiele, aber eben nicht täglich. Ja. Und das ist der Unterschied. Gut. Also insgesamt sind übrigens, falls euch das auch noch interessiert, sind übrigens 2 Milliarden US-Dollar bereits verdient worden durch Pokémon Go. Und deswegen kann man schon sagen, für die Firma ist es ein absoluter Erfolg gewesen. Ich hoffe, dass auch die nächste Firma mit ihrem Projekt Erfolg haben wird. Ein ganz, ganz unglaublich außergewöhnliches Projekt ist das, nämlich es geht um ein C64-Spiel. Ja, ihr habt richtig gehört, ein C64-Spiel. Und zwar wurde das portiert auf den C64. Ja, ja. Und das könnt ihr jetzt in einer Preview-Version kostenlos herunterladen und zum Beispiel im Emulator spielen, aber auch in dem, und da ist ja perfekt dafür geeignet, der neuen Version vom C64 Mini. Da ist nämlich eine neue Version rausgekommen mit verbessertem Handling von externen Dateien, also diese D64-Dateien, und genau solche könnt ihr euch da kostenlos herunterladen. Wie gesagt, das ist ein Spiel, das es schon zum Beispiel auf der Xbox gibt, ja, und das wurde jetzt portiert auf C64, ja, und das finde ich mal eine absolut geniale Sache. Und das Spiel hat auch was. Die Grafik könnt ihr natürlich, ja, müsst ihr natürlich Abstriche machen bei der C64-Version, ist ja klar, aber genau das macht auch den Charme aus, und ich hoffe, dass das auch eine schöne Geschichte wird. Und ja, wie gesagt, ich hab die Demo-Version, also das Preview, schon mal heruntergeladen, habe das installiert auf meinem X64-Emulator und siehe da, es funktioniert auch gut. Übrigens auch auf Android-Geräten gibt es C64-Emulatoren, wo ihr das dann nutzen könnt, also auch als Mobile-App im Prinzip. Genau. Limbo 64 heißt die App übrigens. Link habe ich zu dem Bericht, und dort gibt es einen weiteren Link zum Download. Heißt die App, die ihr da dann sehen könnt. Und ja, also das ist doch eine interessante Geschichte, meiner Meinung nach. Ein portiertes Game in dieser Zeit, ja, irre. So muss es sein. Ja, Neue Version des C64 Mini habe ich eben schon angesprochen. Die ist zumindest in Nordamerika erschienen. Die aktuellen europäischen Geräte müssten allerdings jetzt auch mit dieser neuen Software, ich weiß nicht, ob es da auch Hardwareänderungen gibt, ausgestattet sein. Und damit könnt ihr nämlich dann viel, viel einfacher diese eigenen separaten Games drauf machen. Das war nämlich vorher noch ein Knackpunkt. Es ging zwar, aber nicht sehr komfortabel. Und deswegen ist das hier natürlich dann eine wesentliche Erleichterung, das so zu machen dann. Jo, gut. Und wie immer am Schluss, und da sind wir jetzt auch angelangt bei der Sendung, gibt es noch ein lustiges Video. Ich weiß nicht, also ja, ich finde es lustig, das Video, auf jeden Fall. Ne? Da hat jemand tatsächlich eine Floppy gefunden, eine C64-Floppy. Ja? Zu dem Zeitpunkt, dass das Video da rauskam, waren das ungefähr 20 Jahre verschollen, diese Disk. Und da hat die dann tatsächlich wieder zum Laufen gebracht. Und guckt sich die Programme an, die er dort eben programmiert hatte vor 20 Jahren auf seinem C64. Wie genial ist denn das? Ja? Ich find's lustig gemacht, das Video, aber es hat auch einen ganz faszinierenden, ernsten Hintergrund, finde ich. Und ja, also es hat was. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal einen USB-Stick finde mit 20 Jahren altem Material drauf und mir das dann angucke und boah, was habe ich da gemacht? Um Himmels Willen, ja, das wird nie wieder gezeigt. Jo. Und Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit auf YouTube-Channel The Netcast. Dort könnt ihr alles loswerden, entweder beim Video direkt oder im Diskussionsforum auf The Netcast. Und dort findet ihr auch alle Links und Informationen zu der Sendung heute. Und damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.